Ich möchte nämlich mit euch heute einen Text aus dem Matthäus-Evangelium betrachten. Quiero mirar un pasaje del Evangelio de Mateo. Und das ist ein längerer Abschnitt heute. Y es una parte bastante larga. Und Carlos wird uns den Text immer zu den einzelnen Predigtpunkten vorlesen. Y yo lo voy a estar leyendo en partes. Fängst du mit den ersten Versen an? Matthäus 24, die Verse 1 bis 8. Mateo 24, busquemoslo juntos. Bueno, Mateo 24, del 1 al 8, dice: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin de los siglos. Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será el principio de dolores. Wer von euch war schon mal in Jerusalem? ¿Cuántos de ustedes estuvieron ya en Jerusalén? Und auf dem Ölberg? ¿Y en el Monte de los Olivos? Und hat diesen Blick auf die Stadt Jerusalem genossen. Y disfrutaron de esa vista hacia Jerusalén desde ahí. Also, ich war sehr beeindruckt. Yo estaba bastante impresionado. Zu der Zeit von Jesus stand noch der Tempel der Juden. En el tiempo de Jesús todavía estaba el templo de los judíos ahí. Und es wird immer wieder gesagt, dass dieses Haus an Herrlichkeit nicht zu überbieten war. Y se dice que en gloria esa casa no se podía superar. Und jetzt steht Jesus da. Y Jesús está ahí. Und sagt, das wird alles vergehen. Y dice, todo esto va a ser destruido. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Ninguna piedra va a quedar sobre la otra. Wir gehen auf Ostern zu. Vamos, nos dirigimos a Semana Santa. Und Jesus hat sein Leiden vor sich. Y Jesús ya venía su sufrimiento, ya veía venir su sufrimiento. Und er hat im Vorfeld schon mit seinen Jüngern über die Dinge gesprochen, die kommen werden. Y ya de antemano empezaba a hablar con sus discípulos de las cosas que iban a venir. Aber das, was die Jünger jetzt hören, ist nicht angenehm. Pero lo que los discípulos están escuchando ahora no es muy cómodo. Sie wissen zwar im Kopf, dass Jesus geht und wiederkommt. Ellos tienen en su mente que Jesús se va y va a volver. Aber was wird dazwischen sein? Pero qué va a pasar entre medio? Ich bin ein guter Deutscher. Yo soy un buen alemán. Und wir Deutschen planen ja gerne. Y nosotros los alemanes nos gusta planear. Und wir haben dann immer gerne genau, wir wissen dann immer wieder gerne, was Stück für Stück kommt. Y nos gusta saber y tener siempre preparado lo que va a pasar una cosa después de la otra. Und so ein Stückchen Deutsch sind die Jünger hier auch. Y un poquito alemán son los discípulos aquí también. Sie möchten gerne wissen, erst kommt das, dann kommt das, dann kommt das und dann kommt Jesus wieder. Ellos quieren saber, primero va a pasar esto, después va a pasar esto, después pasa esto y después viene Jesús. Wäre schön, wenn es so einfach wäre. Sería bonito si fuera así de fácil. Aber bis Jesus wiederkommt, werden noch einige Dinge geschehen. Pero hasta que Jesús vuelva, van a pasar algunas cosas. Das, was Jesus hier im ersten Abschnitt sagt, ist, dass Kriege und Katastrophen kommen werden. Lo que Jesús está diciendo acá es que van a pasar guerras y catástrofes. Manchmal hat man keine Lust mehr, Nachrichten zu sehen. A veces ya no nos da ganas de ver las noticias. Seit 7 Jahren tobt ein Krieg in Syrien. Desde hace 7 años hay una guerra en Siria. Es sind Menschen, die um Macht und Einfluss kämpfen. Son personas que solamente luchan por el poder. Und diese Kriegshandlungen sind für alle Beteiligten schlimm. Y para todos los involucrados ahí son difíciles. Aber an Leid, Tod und Zerstörung leidet normalerweise am meisten die Zivilbevölkerung. Pero las personas que más sufren ahí son las personas normales, corrientes. Manchmal reicht schon diese Angst vor dem Krieg. A veces es suficiente solamente tener miedo de la guerra. Als Chinggis Khan kurz vor Peking stand, Chinggis Khan, mongolischer Herrscher. Cuando un rey de Mongolia, Chinggis Khan estaba en el poder, haben sich 6000 Frauen von der Mauer von Peking gestürzt. Se lanzaron 6000 mujeres de una muralla. Weil sie Angst vor der Vergewaltigung von seinen Truppen hatten. Porque tenían miedo de ser violadas por las tropas de él. Und wenn man sieht, wie geschickt der IS die Medien benutzt hatte, y si vemos cómo el terrorismo usa los medios de comunicación, hat schon die Angst gereicht zu wissen, der IS kommt und alle sind geflohen. Es suficiente con solamente saber que el terrorismo viene y las personas se van. Wir wohnen hier in dem Land, das zwei Weltkriege angezettelt hat. Nosotros vivimos en un país que estuvo mezclado en dos guerras mundiales. Und das, was deutsche Soldaten hinterlassen haben, war verbrannte Erde. Y lo que los soldados alemanes dejaron fue tierra quemada. Krieg hat sich geändert. La guerra ha cambiado. Es wird heute mehr als Terror zwischen den Menschen gekämpft. Se ve más como algo contra terrorismo, contra los terroristas. Es kann immer und überall etwas passieren. Puede siempre pasar algo en cualquier parte. Und die Angst wächst. Y el miedo siempre sigue creciendo. Wir haben auch jahrelang dauernde Konflikte, zum Beispiel in Afrika, seit 20, 30 Jahren. Tenemos los conflictos en África que ya tienen 20 o 30 años. Und der Krieg verlagert sich zum Teil auf Spionage, in die Rüstung und an den Arbeitsplatz. Y la guerra también está en el espionaje, en was no? Espionage? Rüstung und an die Arbeitsplätze, in die Wirtschaft. Well, en la economía. Und es wird in den nächsten Kriegen wahrscheinlich um Bodenschätze und um Wasser gekämpft werden. Y en las próximas guerras de seguro vamos a estar peleando por tesoros o por agua. Aber nicht nur Kriege zählt Jesus hier auf. Pero no solamente las guerras son las que habla Jesús acá. Sondern es werden auch viele Naturkatastrophen geschehen. Sino catástrofes naturales también sucederán. Wer die Nachrichten beobachtet, sieht, Katastrophen gab es schon immer. Los que ven las noticias saben que catástrofes naturales siempre están pasando. Aber die Zahl der Katastrophen nimmt zu. Pero la cantidad y la frecuencia con lo que pasan es más seguido. Katastrophen passieren häufig. Pasan con mucha frecuencia. Und sie haben viel größere Auswirkungen. Y tienen mucho más efectos. Und manchmal sind diese Katastrophen auch hausgemacht. Y muchas veces algunas de esas catástrofes las producimos nosotros. Weil wir das Klima zerstören. Porque nosotros destruimos nuestro clima, por ejemplo. Und was sagt Jesus zu all diesen Dingen? ¿Y qué dice Jesús sobre todas estas cosas? Das muss so geschehen. Tiene que pasar así. Würdest du den zweiten Abschnitt lesen? Mateo, seguimos con el 24 del 9 al 12. Del 9 al 12 y después 23 al 26. Del 9 al 12 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. 23. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allá está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en el aposento, en los aposentos, no le creáis. Das zweite, was Jesus hier aufzählt, ist die Verfolgung und die Verführung der Gemeinde. Lo segundo que Jesús aquí les dice es Verfolgung und Verführung. Es la persecución de los cristianos y el engaño. Noch nie in der Geschichte wurden so viele Christen wie heute verfolgt. Hasta ahora no han sido perseguidos tantos cristianos como en este tiempo en el que estamos. Der Hass der Welt trifft die Jünger von Jesus. El odio del mundo golpea a los seguidores de Cristo. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, denkt daran, dass sie mich vor euch gehasst haben. Y Jesús les dice, recuerden que me odiaron a mí antes que a ustedes. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Si me persiguieron a mí, los perseguirán a ustedes. Und es ist seit dem Tod von Stephanus kein Jahr vergangen, wo kein Christ für seinen Glauben leiden musste. Es ist seit Stephanus kein Jahr vergangen, wo nicht ein Christ für seinen Glauben gestorben ist. Y después de la muerte de Stefan, no ha sufrido ningún cristiano una muerte sin razón. Und wenn wir in die Geschichte schauen, gab es viele Christenverfolger. Y si vemos en la historia, han habido muchos perseguidores de los cristianos. Lenin, Stalin, Hitler, Mao Zedong, Idi Amin. Und auch El Comandante. Den kennt ihr. Jesus sagt nicht, ihr werdet die Welt in einen guten Planeten verwandeln und alles wird schön sein. Jesús no dice, ustedes convertirán el mundo en un planeta hermoso y todo será bello. Ihr werdet nicht die sein, die die große Weltgeschichte schreiben. Ustedes no serán aquellos que van a escribir una gran historia. Ihr seid die, die leiden werdet. Ustedes son aquellos que van a sufrir. Und es ist abzusehen und es ist zu sehen, dass Christen immer eine Minderheit sind. Y siempre nos damos cuenta que los cristianos son una minoría. Und Christen werden in jeder Nation gehasst werden. Y en todas las naciones serán odiados los cristianos. Und Deutschland wird keine sichere Insel bleiben. Y Alemania no se quedará una isla segura. Aber was viel erschreckender ist als die Tatsache, dass es Christenverfolgung gibt, pero algo que sí tenemos que ver es mientras haya persecución, ist das es passieren wird, sabemos qué va a pasar, dass sich Leute, die zur Gemeinde gehören, gegenseitig verraten. También habrán personas que se traicionarán dentro de la iglesia. Da werden Spitzel in Gemeinden eingeschleust. Van a meter espías dentro de la iglesia. Es gibt Länder, da können Eltern ihren Kindern nichts von Jesus sagen. Hay países donde los padres no le pueden decir a los niños nada de Jesús. Ohne Arbeitslager oder Hinrichtung zu riskieren. Sin tener miedo de perder el trabajo o la relación en la sociedad. Aber so ist es Jesus auch gegangen. Pero a lo mismo le pasó a Jesús. Sein Verräter kam aus dem engsten Vertrautenkreis. Quien lo traicionó a él vino de su círculo. Für mich ist manchmal die Frage, was ist schlimmer? Para mí, yo me pregunto a veces, ¿qué es peor? Die Verfolgung, wo du genau weißt, wo der Feind ist. Cuando eres perseguido, pero sabes dónde está tu enemigo. Oder die Verführung, die so schleichend kommt. O la traición que viene muy sigilosamente. Jesus nennt sie hier falsche Propheten. Jesús aquí les dice falsos profetas. Was sind falsche Propheten? ¿Qué son falsos profetas? Wenn Leute kommen, die liberalisieren. Son personas que vienen a liberalizar. Ach, bei euch geht es hier so eng zu. Ah, ustedes son muy cerrados. Leute, die Gottes Wort auflösen. Personas que quieren cambiar la palabra de Dios. Zwar nach außen einen Heiligenschein oder eine Heiligkeit an den Tag legen, que se presentan hacia afuera diferente con una falsa santidad, ein nach außen gezeigtes heiliges Verhaltensmuster zeigt, una santidad equivocada, errónea, aber weg von dem sind, was in der Bibel steht. Pero están muy alejados de lo que dice la Biblia en realidad. Deswegen sagt Jesus auch an anderer Stelle, wir sollen das prüfen, was gesagt wird, anhand vom Wort Gottes. Por eso Jesús dice que tenemos que probar todo en base a la palabra de Dios. Das ist nicht nur die Aufgabe von Pastor Luis. Jeder von euch hat eine Bibel. No es la tarea solamente del Pastor Luis. Cada uno de nosotros tiene una Biblia. Interessanterweise kommt die meiste Verführung von Theologen. Y interesante es ver que la mayoría de errores vienen de teólogos. Als ich auf der Bibelschule war, haben wir uns einen kleinen Scherz erlaubt. Cuando estaba yo en la escuela bíblica, hacíamos bromas. Es gab einen Theologen aus Marburg, das war ein Rudolf Bultmann. Había un teólogo de Marburg. Bultmann. Nicht weiter wichtig. Der hat nur gesagt, was in der Bibel steht, ist nur sinngemäß wichtig. Nur den Sinn muss man erfassen, nicht den Inhalt. Él decía, lo que la Biblia está, solamente hay que entenderlo superficialmente. Und einer der Studenten kam her und hat die Bibel nach der Übersetzung von Bultmann gezeigt. Y uno de ellos tomó la Biblia según el la traducción de Bultmann. Da war vorne nur das Deckblatt und hinten der Deckel. Y decía, y al frente era solamente el empaste, la parte del frente y la parte de atrás. Aber so fängt es an. Pero así comienza. Falsche Christus erzählt Jesus hier auf. Falsos Christus, dice también Jesús. Das war gleich beim Anfang der Gemeinde, als Paulus unterwegs war. Fue lo mismo cuando Pablo estaba cuando Pablo estaba evangelizando. Und das gibt's und gab's bis in unsere Zeit. Y desde ahí hasta nuestro tiempo todavía han habido. Da waren Leute, die waren charismatisch, die haben Leute um sich gesammelt. Había personas que eran bastante carismáticas y reunían personas. Und die haben sie für ihre eigenen Ideen begeistert. Y les hacían que se emocionaran por sus propias ideas. Bis dahin, dass die Leute ihnen bis in den Selbstmord gefolgt sind. Tanto que lo siguieron hasta suicidarse. Und was sagt Jesus von sich? ¿Y qué dice Jesús de sí? Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Jesús dice, yo soy el buen pastor. Er ist der gute Gedanken, der Gedanken des Friedens für unser Leben hat. Él es el que trae pensamientos de bien a nuestra mente. Jesus zählt doch auf, dass es zur Gesetzlosigkeit kommt. Jesús también dice que va a haber falta de Gesetzlosigkeit. ¿Qué me ayuda? Falta de leyes. Das heißt nicht, dass Juristen nichts mehr zu tun haben. No que estas personas ya no van a tener responsabilidades. Sondern dass das Gesetz in der Bibel aufgelöst wird. Sino que las leyes de la Biblia van a ser borradas. Die guten Ordnungen, die Gott gegeben hat. El orden perfecto que Dios ha dado. Aber ohne das Gesetz wirst du keine Gnade finden. Pero sin estas leyes no se va a encontrar la gracia y misericordia. Und mit den guten Ordnungen, die Gott gegeben hat, wird, wenn wir uns in der Gesellschaft umsehen, heute viel begraben. Y si vemos a nuestro alrededor, nos damos cuenta de que están sepultando el buen orden que Dios dio. Kaum etwas ist mehr zerstört worden als Familie in den letzten Jahren. Lo más que se ha estado destruyendo en los últimos años son las familias. Das Vertrauen der Menschen untereinander geht verloren. La confianza entre las personas, entre sí, se está perdiendo. Eine deutsche Tugend, Zuverlässigkeit, geht verloren. El ser responsable también se está perdiendo. In der Gemeinde, Demut. En la iglesia, humildad. Hingabe. Entrega. Gehorsam. Obediencia. Das sind keine schlechten Dinge, das sind gute Dinge, die wir brauchen. No son cosas malas, son cosas buenas, que son necesarias. Wenn man diese zwei Abschnitte liest, si leemos estas dos partes, hört sich ja das an wie ein Horrorszenario. Se escucha como un escenario horrible. Und Jesus zeichnet hier ein düsteres Bild dieser Erde. Y Jesús muestra una imagen bastante oprimida de esta historia. Weil er sagt nicht, die Christen sind davon von allen Dingen ausgenommen. Y él no dice, ah, no, los cristianos no están separados de todas estas cosas. Nein, die Christen stehen mittendrin. No, los cristianos están en medio de estas situaciones. Mittendrin in Kriegen und Katastrophen und Verfolgung. En medio de catástrofes, persecución y guerras. Aber Jesus ist der Herr über seine Nachfolger und über seine Gemeinde. Pero Jesús es el Señor de quienes lo siguen y de su iglesia. Und jetzt kommt der schöne Abschnitt, den wir uns anschauen. Y ahora viene la mejor parte. 24:13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Versículo 27. Porque como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Der dritte Gedanke, der mir in diesem Text wichtig wurde, ist, dass Jesus seine Leute bewahrt. El tercer punto que me parece importante acá es que Jesús va a proteger a los suyos. Und das ist mir auch ein großer Trost, dass es immer echte Jünger und immer eine echte Gemeinde geben wird. Y es una consolación saber que siempre va a haber verdaderos seguidores, verdaderas iglesias. Trotz Katastrophen, trotz Kriege, trotz Verfolgung. Aunque haya persecución, catástrofes o guerras. Wird es Gemeinde geben, weil Jesus sie bewahrt. Va a haber iglesias porque Jesús las va a proteger. Jesus sagt hier, wer ausharrt bis zum Ende, der wird gerettet. Jesús dice aquí, el que persevere hasta el fin será salvo. Wer von euch ist schon mal einen Marathon gelaufen? ¿Cuántos de ustedes han corrido un marathon? Gut. Und was passiert so nach 30 Kilometern? ¿Y qué pasa después de unos 30 kilómetros? Da ist dein Durchhaltevermögen gefragt. Ahí tu condición ya es, ahí se ve, ¿verdad? ¿Qué condición tienes? Und das ist oftmals mehr die Frage des Willens als der Kraft. Y más bien es la pregunta ahí, yo quiero terminarlo a tener la fuerza. Wenn du zu einem Sportkampf wie zum Marathon antrittst, willst du ankommen. Si te vas a una competencia como una maratón, tú quieres llegar al final. Und dann bist du auch bereit, dieses Opfer zu bringen. Y estás preparado para sacrificarte. Auch wenn es dich was kostet. Aunque te cueste. Jesus will aber hier nicht auf unsere eigenen körperlichen Kräfte anspielen. Pero Jesús aquí no está hablando de nuestra fuerza física. Sondern es kommt darauf an, dass wir geduldig und standhaft sind. Sino de que seamos pacientes y que permanezcamos firmes. Dass wir diese Widerlichkeiten um uns ertragen. Que todo lo que pasa alrededor, esas cosas malas, que las soportemos. Und uns trotzdem freuen, weil er kommt. Y que nos alegremos y gocemos porque él vendrá. Dass wir diese lebendige Hoffnung, die er uns gegeben hat, auch ausleben. Que vivamos esa fe viva que él nos ha dejado. Ich möchte euch nur ein kurzes Beispiel erzählen. Quiero dar solamente un ejemplo. Als vor einiger Zeit dieses große Erdbeben in Haiti war, cuando pasó ese terremoto en Haití, hat es die Christen genauso getroffen wie ihre Nachbarn. Le afectó tanto a los cristianos como a sus vecinos. Und die Leute waren alle ohne Hoffnung. Y todas las personas estaban sin esperanza. Aber diejenigen, die Hoffnung hatten, haben diese Hoffnung weitergegeben. Und das waren die Jünger Jesu. Pero aquellos que tenían esperanza la transmitían. Y estos fueron los seguidores de Cristo. Jesus meint hier mit diesem Ausharren auch durchhalten bis zum Ende. Jesús también dice que con el estar firmes, seguir hasta el final. Egal ob Jesus kommt bis zu diesem Ende. Egal, ob es dein das Ende der Geschichte ist. Da igual si es la final, el final de la historia. Oder dein persönliches Ende. O tu fin propio. Das Interessante ist, dass Jesus seinen Leuten, wo sie unter Druck stehen, eine besondere Kraft gibt. Es interesante ver que Jesús le da una fuerza a los discípulos cuando más la necesitan. Wenn du dir die Christen in den Verfolgungsländern ansiehst, si miras a los cristianos en los países que son perseguidos, ist es schon komisch, dass die Gemeinde dort wächst. Es interesante ver que la iglesia crece. Jesus sagt, dass das Evangelium bis an das Ende der Erde kommt. Jesús dice que se predicará la palabra de Dios hasta el final. Dass Menschen zum Glauben kommen. Hasta el final de la tierra, que personas se convertirán. Dass Gemeinde entsteht und wächst. Que la iglesia crecerá y habrá nuevas. Komischerweise auch in Ländern, die sich versuchen, gegen Christen abzuschotten. Lo raro es, también pasa eso en países donde no son cristianos. Es wird einiges passieren, bis Jesus wiederkommt. Van a pasar muchas cosas hasta que Jesús vuelva. Und wir haben gesagt, dass das, was wir im Äußeren beobachten, zunimmt, Kriege und Katastrophen. Y ya dijimos que vemos que las catástrofes y las guerras van en aumento. Und wer in dieser Welt die Augen aufmacht, sieht, dass das Böse im Vormarsch ist. Y el que en verdad abre los ojos puede darse cuenta de que el mal es el que está gobernando. Aber das Interessante ist, dass Jesus inmitten dieser Zustände seine Gemeinde, seine Leute bewahrt. Pero lo interesante es ver que Jesús protege a los suyos, a su iglesia. Und er macht zwei Dinge für uns. Y hace dos cosas por nosotros. Er verkürzt diese Leidenszeit. Él va a cortar ese tiempo. Und er begrenzt auch das Leiden für seine Leute. Y va a limitar ese tiempo para sus seguidores. Ohne sein Eingreifen, ohne die Kraft, die er uns gibt, würden wir das nicht durchstehen. Sin él, sin su fuerza y la fuerza que él nos da, no lo podríamos soportar. Es gibt Leute, die sind tolle Beter. Hay personas que oran bastante. Es gibt Leute in der Gemeinde, die können für vieles glauben. Hay personas que pueden tener mucha fe. Es gibt in der Gemeinde fähige Bibelkenner. Hay personas que son muy capacitados en la palabra de Dios. Aber das wird uns nicht durchbringen. Pero esas cosas no nos van a ayudar a pasar. Sondern es ist die Kraft, die Jesus seinen Leuten gibt. Sino es la fuerza que Jesús le da a sus discípulos. Weil seine Leute ihm so wertvoll sind, gibt er diese Kraft. Porque somos importantes para él, por eso nos da esa fuerza. Und wenn er hier von Auserwählten spricht, y si habla aquí de escogidos, ist das nicht nur eine Handvoll Spezialisten oder ganz besonders toller Christen. Y no está hablando solamente de un grupo de personas especiales y buenos cristianos. Sondern es sind die Leute, die ihm ganz besonders am Herzen liegen. Sino personas que están muy cerca de su corazón. Und jeder, der ihm glaubt und jeder, der ihm nachfolgt, ist ein Auserwählter. Y todo aquel que cree y le sigue es un escogido. Wir Deutsche lieben gute Fahrpläne. Ellos, los alemanes, les gustan un buen plan. Die Deutsche Bahn schafft es noch nicht so ganz. Los trenes, con los trenes todavía hay que, todavía no lo logran. Jesus sagt auch nicht genau dieser Punkt, dieser Punkt, dieser Punkt und dann komme ich. Jesús no dice este punto y este punto y después vengo. Er lässt diesen Punkt ganz bewusst offen. Ese punto él lo deja abierto. Damit wir in einer Erwartungshaltung leben. Para que estemos expectantes. Wir haben hier unsere Dinge zu tun. Aquí tenemos nuestras cosas que hacer. Wir haben hier als Gemeinde einen Missionsauftrag. Tenemos una misión como iglesia. Aber das sollten wir nie vergessen, dass Jesus kommt, das wird sicher sein. Pero no tenemos que olvidar y tenemos que estar seguros de que Jesús va a volver. Und wir leben in einer Zeit, wo das sehr bald sein kann. Y vivimos en un tiempo que puede que suceda pronto. Und gegen alle anderen Gerüchte, die rumgehen, sagt Jesus eines. Y contra todas las otras insinuaciones que pasan, Jesús dice: Wenn ich komme, ist das überall zu sehen. Cuando yo vuelva, se verá en todo lugar. Das wird unübersehbar sein. No se va a poder dejar de ver. Selbst im letzten Winkel der Welt, auf der kleinsten Insel, wird man das sehen. Aún en el lugar más remoto, en la isla más lejana, se podrá ver. Das wird unverwechselbar sein. Será inconfundible. Wir leben ja in einer Zeit, wo du mit Medien vieles nachstellen kannst. Vivimos en un tiempo que se puede hacer todo con las medias. Und optisch täuschen kannst. Que también te pueden engañar. Aber wenn Jesus kommt, ist das unverwechselbar. Pero cuando Jesús venga, va a ser inconfundible. Weil seine Herrlichkeit dann zu sehen sein wird. Porque su gloria se verá. Und Jesus sagt, bis ich wiederkomme, ist es ein unberechenbarer Zeitpunkt. Y Jesús dice, hasta que yo vuelva, no hay un punto, no hay un tiempo, no hay un tiempo específico. Und er lässt diesen Punkt offen, damit wir immer bereit sind, dass er kommen kann. Y lo deja abierto para que siempre estemos preparados. Im Warten, bis Jesus wiederkommt, wünsche ich euch allen viel Segen. Esperando hasta que Jesús vuelva, les deseo muchas bendiciones. Amén.